Neuntes Kapitel: Das Rätsel der neutestamentlichen Textvarianten. Bisher haben wir die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testamentes mit Blick auf die äußerlichen Schicksale der Kodizes betrachtet. Dabei wurde als Endresultat eingehender Überprüfungen die Erkenntnis gewonnen, die äußerlichen Erhaltungsschicksale biblischer Handschriften können nicht als natürlich gesetzte und natürlich sich entwickelnde Ereignisse anerkannt, sondern müssen als künstlich erzeugte Phänomene bewertet werden. Die handschriftliche Überlieferung der neutestamentlichen Bücher verkündet uns aber auch eine innere Geschichte, die sich auf die Schicksale des Textes dieser Bücher bezieht. Es ist eine durch tausendfache Erfahrung belegte Tatsache, dass der Wortlaut eines alten Werkes, zumal wenn vor Erfindung des Buchdruckes die Vervielfältigung mit der Hand erfolgte, allerlei Veränderungen erleiden kann. Irren ist auch beim Schreiben und Abschreiben menschlich, und es macht keinen Unterschied, ob es sich dabei um weltliche oder geistliche Texte handelt. Wenn wir daher hören, dass der Wortlaut der neutestamentlichen Schriften sei nicht einheitlich überliefert, es fänden sich vielmehr zahlreiche Abweichungen in jedem der vier Evangelien und der Apostelgeschichte, so wollen wir gern eingestehen, dass solche Erscheinung ganz natürlich sein kann. Ob solche Tatsachen jedoch wirklich natürlich sind, ob sie in diesem neutestamentlichen Falle als natürlich entstanden beglaubigt werden können, das steht nicht von vornherein fest, sondern darüber hat erst eine kritische Untersuchung zu entscheiden. Von den 5 Hauptmajuskeln wissen wir, wie schludrig ihre Schreiber ihr Pensum erledigten. Wir hörten aber auch, dass den alten Auftraggebern die Vermanschung des Wortlautes durchaus nicht gleichgültig war, denn es machten sich immer sogleich Korrektoren ans Werk, um die Richtigkeit des heiligen Textes wiederherzustellen. In erster Linie handelt es sich um den griechischen Text, denn bekanntlich wurden alle neutestamentlichen Bücher ursprünglich in griechischer Sprache geschrieben. Seit je hat man sich die größte Mühe gegeben, durch Vergleichung des Textes, besonders in den ältesten Handschriften, den echten Wortlaut beispielsweise des Lukas-Evangeliums herauszufinden. Echt ist hier im Sinne von ursprünglich zu verstehen, in der Fassung also, wie der vermeintliche Evangelienschreiber seine Wörter und Sätze zu Papier brachte. Je mehr Kodizes aber verglichen wurden, desto größer wurde die Verlegenheit der Philologen. So viele Textverschiedenheiten, Varianten hatte man denn doch nicht erwartet. A. Pott berichtet 1906 über die Menge der Textvarianten für das ganze Neue Testament. Schon 1707 zählte Mill deren 30.000, 1887 konnte man auf 150.000 schätzen, heute greife ich sicher nicht zu hoch, wenn ich 200.000 annehme. Pott fährt fort: Der Text des griechischen Neuen Testamentes dürfte vielleicht nach ganz ungefährer Schätzung 150.000 Worte umfassen. Demnach ständen also durch das ganze Buch hindurch neben je 3 Worten immer je 4 andere zur Auswahl. Hinsichtlich des Wortlautes der Heiligen Schrift herrscht demnach ein riesiger Wirrwarr. Und doch ist die Sache längst nicht so schlimm, wie die angeführten hohen Zahlen anzudeuten scheinen. Es gibt viele Schreibfehler, die als solche offenkundig sind und die den Sinn des betreffenden Wortes nicht antasten. Hierher gehören auch die zahllosen orthografischen Varianten, die zum Teil auch bewusst angebracht sein können, wie Isaac oder Isaak, Johannes oder Johannes oder Umsetzungen wie Jesus Christus und Christus Jesus. Vor allem liegt noch folgende besondere Schwierigkeit vor: Die ältesten Majuskeln, so auch die 5 Standardkodizes, sind in sogenannter zusammenhängender Schrift geschrieben, das heißt, die griechischen Unzialbuchstaben sind ohne Abtrennung nach Wörtern und dazu meist noch ohne Interpunktion, also in einem unendlichen Buchstabenbande ohne Zwischenraum aufgezeichnet worden. Das Lesen und das Abschreiben der biblischen Bücher waren bei derartigen pausenlosen Buchstabenfluss anstrengende Beschäftigungen, und hier lag gewiss eine ergiebige Fehler- und Variantenquelle, die sich auch auf die Sinndeutungen von Wörtern und Sätzen auswirken konnte. Denn mögen auch die neutestamentlichen Varianten in überwiegender Mehrzahl sachlich belanglos sein, so stoßen wir doch in allen Evangelien und den übrigen Schriften des Neuen Testamentes auf bestimmte Fälle von Wortlautverschiedenheiten, die keineswegs mehr ungefährlich sind. Sie bewirken vielmehr wichtige Sinnänderungen, ja sie unterlegen vielen bedeutsamen Bibelstellen oft einen geradezu entgegengesetzten Sinn. Sinnverändernde Varianten, ernste Schwierigkeiten im Wortlaut. Wie konnten solche schwerwiegende Textänderungen, die oft in Zusätzen oder Auslassungen ganzer Wörter und Sätze bestehen, in die Kodizes hineingeraten? Können derartige Fälle auch noch als Irrtümer flüchtig arbeitender und ungebildeter Schreiber abgetan werden? Dies Problem wird uns bald intensiv beschäftigen, vorläufig nur so viel: Es gibt auch bei theologischen Kritikern keinen Zweifel darüber, dass gewisse Varianten mit voller Absicht im Text untergebracht worden sind. Diese bewussten Fälle sind gemeint, wenn in der Überschrift dieses Kapitels vom Rätsel der neutestamentlichen Textvarianten die Rede ist.